überlastete Justiz. Doch nicht nur jene, die Bürger beschützen und Recht durchsetzen sollen, sind chronisch überbelastet und unterbezahlt. Auch im Justizapparat werden die Arbeitsbedingungen offenbar seit Jahren immer problematischer. Bundesweit, schätzt der Deutsche Richterbund, arbeiten effektiv rund 2000 Staatsanwälte und Richter weniger, als es die Personalpläne der Bundesländer vorsehen. Mit anderen Worten, zwar haben die Bundesländer sich vor Jahren ausrechnen lassen, wie groß ihr Bedarf wäre, doch anschließend haben sie sich an die eigene Bedarfsberechnung nicht gehalten, sondern haben im Durchschnitt nur 9 von 10 Staatsanwälten eingestellt. Diese chronische Unterbesetzung aber bedeutet für das Land zweierlei. Zum einen werden Verfahren häufiger, als recht ist, ergebnislos eingestellt. Oder aber sie verjähren, weil die Justiz sie nicht innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Zeit bearbeiten kann. Angeklagte müssen wegen überlanger Untersuchungsdauer aus der U-Haft freigelassen werden. Und das, obwohl sie untertauchen könnten und ihnen dann nicht mehr der Prozess gemacht werden kann. Der Deutsche Richterbund schätzt, dass dies einmal pro Woche irgendwo im Land passiert. All das gründet auf der Überlastung der Justiz, die wiederum direkt aus unverhältnismäßiger Sparwut oder extremem Sparzwang im öffentlichen Dienst resultiert. Zum anderen fühlen sich Staatsanwälte teilweise so heillos überlastet, dass sie ihren Job nicht mehr gut machen können. Kein Wunder, dass viele mit Burnout aus dem Beruf ausscheiden. Es gibt sogar Fälle, in denen sie sich das Leben nehmen. Von einem solchen Fall berichtete mir 2017 ein Staatsanwalt, ohne freilich, dass ich seinen Namen oder Wohnort in der Zeitung nennen durfte. Er rede, weil sich endlich etwas tun müsse. Er erzählte, wie sich ein junger Kollege von ihm ein paar Jahre zuvor das Leben genommen habe, kurz nachdem er frustriert den Dienst quittiert habe. Im Jahr 2017 sorgte übrigens ein ähnlicher Fall für mediales Aufsehen. Im bayerischen Augsburg stürzte sich ein Staatsanwalt von einer Brüstung im Justizgebäude und schlug direkt neben einer Schulklasse auf, die gerade das Gebäude besichtigte. Auch er selbst, erzählte mir der Staatsanwalt, sei zunehmend frustriert. Er und seine Kollegen müssten ständig Ermittlungsverfahren ergebnislos einstellen, wenn es um kleinere Delikte wie Beleidigungen gehe, und das sorge dafür, dass der Rechtsstaat immer weniger Abschreckungskraft habe. Für so etwas bin ich vor über 20 Jahren nicht angetreten, sagte er frustriert. Auch dieses Beispiel zeigt, wie Kostenfragen und Effizienzdenken längst bei uns dazu geführt haben, dass die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst und gerade auch bei jenen, die bei uns Recht und Gesetz durchsetzen sollen, prekärer und unverbindlicher geworden sind. Wenn aber unser Staat derart nachlässig mit seinen Amtsträgern umgeht, dann schadet er dem sozialen Gefüge des Landes. Und er schadet sogar der Demokratie als Ganzes, denn sie lebt doch in den Institutionen des Rechtsstaats. Wer an diesen Institutionen spart, der spart auch an der Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats. Mit anderen Worten, je prekärer die Arbeitsbedingungen von Amtsträgern werden, umso mehr leidet die Qualität unserer Demokratie und das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat schwindet. Die Politiker auf Bundes- und Landesebene, die dafür verantwortlich sind, müssen sich fragen lassen: Seid ihr euch dessen eigentlich bewusst?